so that she will understand Christ. She is not here because of any man. She's here because of Christ Jesus. Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And heaven rejoices when somebody looks for him. Und der Himmel freut sich, sobald jemand nach ihm sucht. Jesus rejoices when somebody looks for him. Jesus freut sich, wenn jemand nach ihm sucht. Here is not a religious church. Hier ist keine religiöse Gemeinde. Here it is all about Christ Jesus. Hier ist es, geht es nur um Jesus Christus. Our focus is Christ Jesus. Unser Fokus ist Christus Jesus. Here we don't have religion. Hier haben wir keine Religion. All we have is Christ Jesus. Alles, was wir haben, ist Jesus Christus. Relationship with Christ Jesus. Beziehung mit Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Religion is everywhere today. Religion is everywhere heute. Today. Amen. Amen. It's only Christ that is not everywhere. Nur Jesus Christus ist nicht überall. Religion is everywhere. Aber Religion ist überall zu finden. It's only Christ that is not everywhere. Nur Jesus Christus ist nicht überall zu finden. He loves invitation. Aber der Herr liebt Einladungen. He wants you to always invite him. Er möchte, dass wir ihn immer wieder einladen. Into your life. In unser Leben. He loves cooperation. Er liebt Kooperation. For you to cooperate with him. Dass du mit ihm kooperierst. And be one with him. Und eins bist mit ihm. Praise the Lord. Halleluja. Today we will continue with our message. We continue with our message of the kingdom of heaven. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft über das Königreich des Himmels. The return of the kingdom of heaven. Die Rückkehr des Königreiches. And today we have the only true family to talk about. Und heute haben wir die einzig wahrhaftige Familie, über die wir reden heute. Which is heavenly family. Das ist die himmlische Familie. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven. It's a family affair. Das Königreich des Himmels ist eine Familiensache. It is a family affair. Das ist eine Familiensache ist. The Lord loves family. Der Herr liebt Familie. He loves family a lot. Er liebt Familie. It's not the natural family. Aber nicht die natürliche Familie. But his own family. Sondern seine eigene Familie. His own kind of family. Seine Art von what Familie. He call family. Was er Familie and nennt. Not what man and religion call und nicht, family. Was der Menschen Religion Familie nennt. The kingdom of heaven is a family affair. Das Königreich des Himmels ist eine Familie. Especially this period. Besonders in dieser Zeit. It is about the Father and the son relationship. Es geht um die Vater und Sohn Beziehung. Not a father and a son relationship. Und nicht eine Vater und Sohn Beziehung. But the father and the son relationship. Sondern die wahrhaftige Vater und Sohn Beziehung. Praise the Lord. Hallelujah. No matter how many we are. Egal wie viele Leute wir sind. We are the sons. Wir sind die Söhne. Are you getting it? We are not a son. Und nicht ein Sohn. It is singular, sondern singular, because it's based on Christ alone. Weil es auf den einzig wahrhaftigen Sohn basiert, Jesus Christus. I hope we are getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Right from the beginning, von Anfang an, the kingdom of heaven has been family affair. War das Königreich des Himmels eine Familiensache. The Lord did not plan for a family der Herr affair. Nicht, für eine Familiensache. It did not plan for a family affair, but for the family affair. Er hat nicht für eine Familie geplant, sondern die Familie hat er geplant. I hope you understand it. In the natural world today, everywhere is full of a family, a denn family, a family. In der natürlichen Welt sehen wir verschiedene Arten von Familien. It's only in heaven there is the family. Aber nur im Himmel gibt es die Familie. It is singular. Singular. One, einer, because it's based on Christ Jesus. Weil diese eine basierend ist auf Christus. Where you know where he is everything. Wo er alles ist. Your father. Dein Vater. Your mother. Deine Mutter. Your brother. Dein Bruder. Your sisters. Deine Schwester. Your friends. Deine Brüder. Deine everything. Freunde. Alles ist er. You're going out. You're coming dein Ein- in. Und Ausgehen. Is Christ Jesus. Ist Christus Jesus allein. That is why he said, without me you can do nothing. Deswegen sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Is somebody getting it? It did not say without your natural father you can do nothing. Er sagt nicht, dass ohne deinen natürlichen Vater kannst du nichts tun. Or without your natural mother you can do nothing. Oder ohne deine natürliche Mutter kannst du nichts tun. He said without me you can do nothing. Ohne mich Jesus Christus, ohne Gott kannst du nichts tun. Praise the Lord. Halleluja. The Lord did not plan for a family affair. Der Herr hat nicht eine Familiensache geplant. But the family. Denn die Familie hat er geplant. When he created Adam in Genesis 1, he created man and blessed him. And blessed man. Let's go to Genesis 1, please. Genesis. Genesis 1. Praise the Lord. Genesis 1, verse 26 and 26 to 28. 26-28. 1 Mose 1. Praise the Lord. Hallelujah. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he, male and female, created he them. Verse 28. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every creeping thing that moveth upon the earth. Praise the Lord. Hallelujah. He created man and blessed him. Er hat den Mann den Menschen erschaffen und ihn gesegnet. And to be, and he said, and he blessed them and said, be fruitful. How did he bless them? Wie hat er sie gesegnet? He blessed them by making them to be fruitful. Er hat sie gesegnet, indem er sie fruchtbar gemacht hat. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Und macht euch die Welt untertan. Praise the Lord. This blessing. This blessing of be fruitful and multiply is still here on earth today. 1. Mose 1, 28. Dieser Segen der des Vermehrens ist immer noch hier auf Erden. In spite of the fall of man. Trotz dem Sündenfall. Be fruitful and multiply. Seid fruchtbar und mehrt euch. It's still everywhere today. Ist immer noch überall. In spite of the fall of man. Trotz dem Sündenfall. It's not everything of the Lord that wiped out after the fall of man. Nicht alles ist nach dem Sündenfall verschwunden. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 11, verse 29, Römer 11, 29, he said, the gift and the calling of God is without repentance. In Römer 11, Vers 29, lesen wir. You go hier, there, please. Romans 11, verse 29. Römer 11, 29. Denn Gottes Gnadengabe und Berufung könnt ihr nicht reuen. Praise the Lord. Hallelujah. 11:29. For the gift and the calling of God are without repentance. That's why Satan still have the wisdom today. Deswegen hat der Satan noch die Weisheit heute. Whatever he had, was immer er hatte, it all came from the Lord. Es kam vom Herrn. But they are polluted. Aber es ist verunreinigt. Amen. Mm. The wisdom is still using in everything today. Die Weisheit, die er immer noch für alles benutzt. No, remember, the Lord gave him wisdom. Der Herr gab ihm Weisheit. Satan was full of wisdom. Der Satan war voll von Weisheit. When he was Lucifer. Als er noch Lucifer war. In heaven. Im Himmel. And remember, he was cast out. Und er wurde, der Satan, also der Engel Lucifer wurde vom Himmel vertrieben. Because he wanted to be praised like God. Weil er gepriesen werden wollte, so wie Gott. He wanted to be worshipped like God. Er wollte angebetet werden wie Gott. Amen. Amen. And you know, since then, even the wisdom is still full of wisdom. Ist er immer noch voll von dieser Weisheit? But evil wisdom. Aber es ist eine bösartige Weisheit geworden. Praise the Lord. Halleluja. From the beginning, God had an idea. Denn von Anfang an hatte Gott eine Idee. His idea was to extend his kingdom called the kingdom of heaven. Seine Idee war es, sein Königreich zu verbreiten, das Königreich des Himmels. His idea was to extend his family. Seine Idee war, sein Königreich zu auszudehnen, seine Familie auszudehnen. Amen. Amen. The first kingdom that ever existed. Das erste Königreich, was jemals existierte. Existed in the only true God territory. Existierte im Territorium des einzig wahrhaftigen Gottes. The first kingdom, the first kingdom that ever existed. Das erste Königreich, was jemals existierte. The first family that ever existed. Die erste Familie, die existierte. Existed in the only true God territory. Existierte im Territorium des einzig wahrhaftigen Gottes. I hope somebody is getting it. He is, you know, the first family. Die erste Familie. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. He had an idea. Er hatte eine Idee. That's the only true God. Der einzig wahrhaftige Gott. Of expanding his kingdom. Sein Königreich auszudehnen. To another territory. Zu einem anderen Territorium. But there was no other territory. Aber es gab kein anderes Territorium. To extend to. In das er sich ausdehnen Because konnte. He was the ruler of all heaven. Weil er der Herrscher des Himmels war. Are you getting it? He was the ruler of heaven already. Er war der Herrscher des Himmels schon. Are you getting it? Heaven is a real country. Der Himmel ist ein echtes Land. Are you getting it, please? Heaven is a real country. Der Himmel ist ein echtes Land. Heaven is not after you die. Und dieser Himmel ist nicht nach dem Tod. Jesus came with heavenly words. Sondern Jesus kam mit einem himmlischen mit einer himmlischen Welt. The word he brought. Die Welt, die er brachte, is not earthly world. Ist keine irdische Welt. It is heavenly world. Sondern die himmlische Welt. People don't understand it today at all. Aber Leute verstehen das nicht. They never allow Christ to help them to know this heavenly world. Sie lassen nicht zu, dass Christus ihnen diese himmlische Welt nahebringt. This heavenly world is real. Diese himmlische Welt ist echt. And that is why the kingdom of heaven has nothing to do with religion. Deswegen hat das Königreich des Himmels auch nichts mit Religion zu tun. A kingdom. It's a country. Ein Königreich ist ein Land. It is a place. Es ist ein Ort. It exists. Es existiert. Praise the Lord. Halleluja. Heaven is a real country. Der Himmel ist ein echtes Land. It is invisible. Es ist unsichtbar. It is supernatural. Es ist übernatürlich. Because it takes the Holy Spirit to be there. Weil es braucht den Heiligen Geist, um dort zu sein. Are you getting it? It takes Christ to be there. Es braucht Christus, um dort zu sein. It needs another power to be there. Es braucht eine andere Kraft, um da zu sein. It needs power that is above the power that is here to be there. Es braucht eine Kraft, die über der Kraft, die hier auf Erden ist. It needs greater power to be there. Es braucht eine größere Kraft, um dort zu sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is invisible. Es ist unsichtbar. It is supernatural. Es ist übernatürlich. Supernatural means above the natural. Übernatürlich bedeutet über dem Natürlichen. The word supernatural means above any physical creation. Übernatürlich bedeutet über jeder physischen Kreatur. Praise the Lord. Halleluja. Heaven is more real than earth. Der Himmel ist echter als die Erde. Jesus did not need to bring earthly world to earth. Jesus musste keine irdische Welt auf diese Erde bringen. Earthly world exists before he came. Denn die irdische Welt hat schon existiert, bevor er gekommen ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. We needed another world. Wir brauchten eine andere Welt. Are you getting it? The world that man lost when man disobeyed God. Die Welt, die der Mensch verloren hat, als der Mensch Gott missachtet hat. And you know, he himself, him alone, he's able to bring it. Und er allein ist in der Lage, das zu bringen. Is somebody getting it? Heaven is more real than earth. Der Himmel ist wahrhaftiger als die Erde. Heavenly world exists. Die himmlische Welt existiert. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people don't believe. They don't want to believe in what they cannot see. Leute wollen nicht an etwas glauben, was sie nicht sehen können. Are you getting it? And that's why I want, you know, Corona. Where Corona was here. Als Corona zum Beispiel da war. You cannot see it, but it exists. Leute haben es nicht gesehen, aber es existiert. You know, there are things you cannot see, but they exist. Es gibt Dinge, die du nicht sehen kannst, aber sie existieren dennoch. It's like when you go to out, when you come home, you wash your hand. Wenn du zum Beispiel wenn du von draußen kommst und zu Hause deine Hände wäschst, wenn du You did not, you might not even touch anything. Du hast vielleicht nichts angefasst. You did not touch it or touch anything. Du hast keinen Mist angefasst oder so. But you wash, you are washing your hand. Aber du wäschst trotzdem deine Hände. Because there's something you cannot see. Weil es einen Dreck gibt, den man nicht sehen kann. Let's go to Hebrew 11. Hebräer 11. Hebrew 11, verse Hebräer 11, 1. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebräer 11:1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. He called it faith world. Er nennt es eine Glaubenswelt. Faith world exists. Die Glaubenswelt existiert. That you cannot see it dass du es nicht sehen kannst, with your five senses. Mit deinen fünf Sinnen, that does not mean it does not exist. Heißt nicht, dass es nicht existiert. Is somebody getting it? Faith world exists. He did not say. He said, look at. He said, faith is the evidence of things hoped for. The evidence of things not seen. You cannot see it, but that does not mean it does not exist. Aber es heißt nicht, dass es nicht existiert. Praise the Lord. Hallelujah. It is real. Es ist echt. More real than the physical universe. Echter als das physische Universum. Christ's kingdom is more real. Das Königreich von Christus ist echter. Than the physical universe. Als das physische Universum. The Lord was already in his heavenly world. Der Herr war schon in seiner himmlischen Welt. Before he created the earth. Bevor er die Erde erschaffen hat. He was already in a place. Er war schon an einem Ort. Is somebody getting it? And that place was called heaven. Und or is called heaven. Nennt sich Himmel. Are you getting it? Before he created all other places. Bevor er alle anderen Orte erschaffen hat. He was already living. Er hat schon gelebt. In his own heavenly world. In seiner eigenen himmlischen is Welt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. He created the earth. Er hat die Erde erschaffen. The physical universe. Das physische Universum. From his own heavenly world. Von seiner eigenen himmlischen Welt. Amen. In Genesis 1:1. In 1. Mose 1:1. If you go there, it says in the beginning, the only true God was already in a place called heaven. In 1. Mose 1:1. Let's go there. Genesis 1:1. Der einzig wahrhaftige Gott schon am Ort war, der sich Himmel nannt. Praise the Lord. In the beginning God created heaven and the earth. He created heaven. Before he created heaven and the earth, he was already in a place called heaven. Bevor er die Erde erschaffen hat, war er schon am Ort, der sich Himmel nennt. Is somebody getting it? Praise the Lord. He was already in a place called heaven. Er war schon einem before he created everything. Bevor er alles called heaven and earth. Was Himmel und Erde heißt. Is somebody getting it? The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische Welt. If you are coming to Christ, wenn du zu Christus kommst, don't expect anything here. Erwarte nichts Irdisches. Because the Lord is not going to give you things here. Denn der Herr wird dir keine irdischen Dinge geben. He's going to give you heavenly things. Er wird dir seinen Besitz geben. And all the time we expect things Aber here. Immer erwarten wir irdische Dinge. Is somebody getting it? You know, all the time we always expect things here. Wir erwarten immer das Irdische. That's why people come to the only true God. Deswegen kommen Leute zum einzig wahrhaftigen Gott. And they are disappointed. Und sind enttäuscht. Because what they were expecting. Was sie erwartet haben. Well, you know what? They were expecting things that they could imagine. Sie haben Dinge erwartet, die sie sich vorstellen können. They were expecting things that they could see. Sie haben Dinge erwartet, die sie sehen können. They could know. Die sie erkennen können. But you know, you say, I have not seen. Aber das Auge hat noch nicht gesehen. Or ear heard. Und kein Ohr gehört. What the Lord prepared for those that choose Him. Was der Herr denen vorbereitet hat, für die vorbereitet hat, die ihn lieben und die ihn wählen. Yeah. I hope you know where that is. Yeah. Let's go there, please. 1 Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. All the time, people expect. You know what they expect is always what they can reason with their five senses. Menschen erwarten immer das, was sie mit ihrem eigenen Verstand greifen können. Are you getting it? And that's why you know you want the doctor's report to be good. Deswegen will man, dass der Arztbericht gut ist. You want your result to be good. Dass Ergebnisse gut sind. You want the money to be full. Dass your pot money to be full. Massig ist. You want everything. You know what man can imagine. Na, ja, das, was der Mensch sich vorstellen kann. But the Lord, what He prepared for was us. Was der Herr vorbereitet hat für uns. Verse 9. Vers of 9. Second, 1 Corinthians 2, please. 1. Korinther 2, Vers 9. But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The spiritual world controls the physical world. Die geistige Welt kontrolliert die physische Welt. Both sides. Auf beiden Seiten. Both sides control the physical world. Beide Seiten kontrollieren die physische If Welt. If I say both sides, I mean Christ's side and Satanic Wenn ich side. Beide Seiten meine ich die Seite von Jesus Christus. If you like Satan. It or not. Ob sie gefällt oder nicht. No to Christ Jesus. Nein zu Christus Jesus. It's automatic yes to Satan. Ist automatisch ja zum Satan. There is no other power. Es gibt keine andere Kraft. And it's only two powers that control everything here on earth. Nur zwei Mächte kontrollieren hier alles. Christ or Christus Satan. Oder der Satan. If you say no to Christ, wenn du Nein sagst zu Christus, you automatically say yes to Satan. Sagst du automatisch ja zum Satan. No one controls his life here Niemand on earth. Niemand kontrolliert hier sein Leben. It's either you choose Christ to control you. Entweder wählst du Jesus, der dein Leben kontrolliert. Or Satan will automatically control oder Satan you. Wird dein Leben kontrollieren automatisch. No one is free. Niemand ist frei. One must control you. Irgendeiner wird dich kontrollieren. Out of both. Amen. Heaven is the only true God territory. Der Himmel ist das Territorium, das wahrhaftige Territorium des Heaven Himmels. Is the only true God territory. Der Himmel ist das wahrhaftige Territorium des That Himmels. Is where He is the King of Heaven. Dort ist er der König des Himmels. That is why it is called the Kingdom of Heaven. Deswegen ist es das Königreich, wird es das Königreich des Himmels genannt. It is a family affair. Es ist eine Familiensache. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 1:23. Sorry, 26 again. 1. Mose. He said, "Let us make man." 1. Mose 1:23. Da sagt er, "Lasst uns den Menschen machen." Lasst uns den Menschen machen. Let us make man. Lasst uns den Menschen machen. Let us extend our family. Lasst uns unsere Familie ausdehnen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. And that's why everything was of heaven. Deswegen war alles vom Himmel. Is somebody getting it? Amen. Amen. Let us extend our family. Lasst uns unsere Familie vermehren. It is like a husband and wife. Wie ein Ehemann und eine Ehefrau. Having taking decision to have children. Kinder zu haben. Is somebody getting it? Let us expand. Lasst uns ausgehen. In Luke, let's go to Luke 3, verse 20, verse 38. Lukas 3, 38. Luke 3, verse 38. Lukas 3, 38. He said, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Adam was the son, was once a son of God. This Enos, this Seth, this Adam Gottes. Adam war einst ein Sohn Gottes. Remember, let us expand our family. Erinnert euch daran, lasst uns unsere Familie vermehren. Amen. You know, he said, let us expand our family. Wir sollen unsere Familie vermehren. And he made man. Und er hat den Menschen erschaffen. He created man. Er hat den Menschen erschaffen. Called, and he called him Adam. Er hat ihn Adam genannt. Amen. And here the Bible said Adam was a son of God. Und hier sagt die Bibel, dass Adam ein Sohn Gottes war. Adam is called the son of God. Adam wird ein Sohn Gottes genannt. Praise the Lord. The only true God. Der einzig wahrhaftige Gott. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why the only true God colonization is not the same as that of the kingdom of the natural world. Deswegen ist die Kolonisierung des einzig wahrhaftigen Gottes nicht gleichzusetzen mit der Kolonisierung der irdischen Königreiche. Are you getting it? And that is why, you know, the only true God was after family. Weil der einzig wahrhaftige Gott war hinter einer Familie her. Amen. He was after colonizing, you know, bringing more, you know, expanding his territory, expanding his family. Er wollte seine Familie vergrößern. His colonization is a blessing. Seine Kolonisierung ist ein Segen. Not a curse. Und kein Fluch. And not a problem. Kein Diebstahl. And not evil. Kein Böses. Are you getting it? And that of the natural world has aber been das evil. Natürlichen war bösartig. Are you getting selbstsüchtig. It? Is man controlling man? Ist der Mensch, der den Menschen is man dominating man? Der Mensch über den is Menschen somebody herrscht. Getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The only true God did not take. He did not take another man's property. Der einzig wahrhafte Gott hat niemanden bestohlen. Er hat niemanden das Besitz genommen. And tried to dominate it. Und hat versucht, ein Land, was nicht ihm gehört, sein eigenes zu nennen. In Psalm 24, verse 1 and 2. In Psalm 24. Quickly go there, please. Psalm 24. Psalm 24. Psalm 24. Psalm 24. Verse 1 and 2. 1 und 2. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. The world are they that dwell therein. For he hath founded it upon the sea, and established it upon the floods. Praise the Lord. Halleluja. Psalm 24, 1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. You know, he said that the earth is the Lord's property. Hier steht, dass die Erde der Besitz des Herrn ist. Amen. Amen. In Genesis 1:1. In 1. Mose 1:1. He created the heaven and the earth. Er hat die Himmel und die Erde erschaffen. Are you getting it? Amen. Both heaven and earth. Himmel und Erde. Are his property. Sind sein Besitz. After creating man. Sein Eigentum. He gave the earth to man. Nachdem er die Erde erschaffen hat, hat go, er diese Erde dem Menschen gegeben. Go to Psalm 115, please. Psalm 115. Psalm 115, verse 16. Psalm 115. Verse 16. Psalm 115, Vers 16. The heavens and the heavens are the Lord's. But the earth hath he given to the children of men. Praise the Lord. Hallelujah. We know in Genesis 3. Wir wissen in 1. Mose 3, Man gave the earth to Satan. Der Mensch hat die Erde dem Satan gegeben. The Bible calls Satan the God of this world today. Die Bibel nennt den Satan den Gott dieser Weltzeit. It calls Satan the God of this world. Er nennt den Satan den Gott dieser Weltzeit. When man disobeyed the only true God. Als der Mensch den einzig wahrhaftigen Gott missachtet hat. When man refused to believe him. Als der Mensch sich geweigert hat, ihm zu glauben. Adam chose to believe the devil. Adam hat sich entschieden, dem Satan zu gehorchen. He believed Satan. Dem Satan zu glauben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Man gave the earth to Satan. Der Mensch gab die Erde dem Satan. And that's why you see everywhere today. Deswegen sehen wir, was daraus geworden so ist. Polluted. Die ganze Welt ist verunreinigt. Praise the Lord. Halleluja. The natural colonization, for example. Die natürliche Kolonisierung. When a kingdom tried to extend its kingdom. Wenn ein Königreich versucht, sich zu verbreiten. It is called colonization. Nennt man das Kolonisierung. The natural colonization. Die natürliche Kolonisierung. Was not of a father and a son relationship. War nicht basierend auf einer Vater-Sohn-Beziehung. The only true God colonization. Die Kolonisierung des einzig wahrhaftigen Gottes. Was based on the father and a son relationship. Basierte auf einer Vater-Sohn-Beziehung. I hope somebody is getting it. Amen. The first Adam is called the son of God. Der erste Adam wird der Sohn Gottes genannt. Amen. Again, Luke 3, verse 38. Lukas 3, 38. If we go to 1 Corinthians also, please go to 1 Corinthians. Auch in 1. Korinther, lasst uns zu 1. Korinther erstmal gehen. 1 Corinthians. 1. Korinther. First Corinthians 15. 1. Korinther 15. Verse 45. Are we there, please? First Corinthians 15, verse 45. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Jesus is called the last Adam. So steht auch geschrieben in 1. Korinther 15, Vers 45. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig gemachten Geist. Praise the Lord. Jesus Christus. Amen. Amen. The first Adam was not Jesus Christ. Der erste Adam war nicht Jesus Christus. He was just a man. Er war einfach ein Mensch. Though he was a son of God. Auch wenn er ein Sohn Gottes war. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. And so it is written. The first man, Adam, was a living soul. Der erste Mensch, Adam, war eine lebendige Seele. The last Adam was made a quickening spirit. Der letzte Adam aber ein lebendig machender Geist. Praise the Lord. Halleluja. You know, remember what the Lord called his own word. Erinnert euch daran, was der Herr sein In John 6:63. Wort nennt. The word that I speak unto die you, Worte, die ich zu euch they are spirit, spreche, they are life. Sind Geist und Leben. Is somebody getting it? Lebendig. The last Adam, der letzte Adam, was made a quickening spirit. Wurde zu einem lebendig machenden Geist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. And that's why you never come to him and not have life. Deswegen kommst du niemals zu ihm und hast kein Leben. You are never one with him and not have life. Du bist niemals eins mit ihm und hast kein Leben. Are you getting it, please? Praise the Lord. Halleluja. From verse. Let's read the next verse, please. Verse 46. 46. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Is somebody getting something here? 46. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. This will also help you that what we have today is greater than what Adam even had. Das hilft uns auch zu erkennen, dass das, was wir jetzt haben, ist größer als das, was Adam hatte. Is somebody getting it? The first verse 47. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. In Vers 47 lesen wir: Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Amen. Is somebody getting it? Verse 48. As it is the earthly, such are they also that are earthly. As is the heavenly, such are they also that are heavenly. I hope somebody is getting it. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Amen. Wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Verse 49. And as we have bore the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Praise the Lord. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. That's why if you have Christ now, you don't have the image of the earthly. Wenn wir you have the image of the heavenly. Haben wir nicht mehr das Bild des Irdischen, sondern das Bild des Himmlischen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And that is why when Jesus was here, you can see that heavenly everywhere. Sehen wir das in Himmlische in action, in this world, it's in everything, in how he takes decisions. In Entscheidungen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. It was all about heavenly system. Es ging nur um das himmlische System. We allow it to be so. Werden wir zulassen, dass es so ist bei so uns, be all about heavenly dass uns system, nur um das himmlische System earthly. Geht und nicht um das irdische, nicht um Fleisch. We have his life today. Wir haben sein Leben heute. He gave us his life. Er gab uns sein Leben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Now, verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. We will continue. Verse 51. 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Is somebody getting something here? Amen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle einschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Heaven starts from here. Der Himmel fängt hier an. And not after you die. Und nicht your body dies. Nachdem dein Körper stirbt. That your body is still alive here. Dass dein Körper noch hier am Heaven Himmel. Starts from here. Der you are either hier. In heaven or you are already entweder in hell. Entweder bist du himmlisch oder lebst schon in der Hölle. Are you getting it? Amen. Verse 52. In a moment. In the twinkle of an eye, at the last trumpet, the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Verse 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruption shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Praise the Lord. Hallelujah. This is not when your body dies, it starts from here. Das ist, passiert nicht, wenn dein Körper stirbt, sondern es fängt hier an. And that is why we are above and not beneath. Deswegen sind wir der Kopf und nicht das Ende. You know the song we sang today. Das Lied, das wir heute you remember haben. The song? Are you getting the first song? Das erste Lied. We are above all. Über allem stehen wir. Is somebody getting it? We are above all sin and sorrows. Über Sünde und Leid. Are you getting it? Because there is no sin and sorrow in heaven. Is somebody getting it? Himmel. Amen. We are above all. Über allem. Amen. Amen. Verse 55, please. 55. O dead, where is your sting? O grave, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. You can see we have been delivered from the law. We have been delivered from sin. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the Lord never called us sinners. Deswegen nennt uns der Herr keine Sünder. Are you getting it? He never called us sinners. Nennt uns nicht Sünder. He will say, sinner do that, but not you. Sagt, Sünder tun das, aber ihr nicht. Because somebody took your sin. Weil jemand deine Sünde genommen hat. Because somebody paid the price of your sin. Weil jemand den Preis deiner Sünde bezahlt hat. I hope somebody is getting it. You know, two people cannot pay the price. Zwei Leute können den Preis nicht bezahlen. If he paid, it means you are free. Wenn er bezahlt hat, heißt es, dass du frei bist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 57. But thank be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 58. Therefore, my beloved brethren, my family, are you getting it? My beloved brethren mean my family. Meine geliebten Brüder, meine geliebte Familie. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Your labor is not in vain, and you must know that it is not in vain. Deine Arbeit ist nicht umsonst, du musst wissen, dass sie nicht vergeblich ist. Are you getting it? Amen. You must know that it is not in vain. Wir müssen wissen, dass es it's not just it's not in vain, but know that it's more is not in vain. Nicht nur was sagen, sondern es muss so sein. Are you getting it, please? Praise the Lord. Amen. Again, from verse 50, I want to quickly talk about it. Amen. From verse 50, he's talking about the kingdom of heaven. Er redet über das Königreich des Himmels, that we are now. In dem wir uns jetzt befinden. Are you getting it? And not the kingdom of heaven. It's not after you die, but that you, that we are now. Sondern dem, in dem wir uns jetzt befinden. It is now. Es geht um jetzt. Hey, are you getting it? It is Christianity that sees it later. Das Christentum sagt, später kommt the das. Kingdom of heaven is saying it is aber now. Aber das Königreich des Himmels sagt, jetzt sind wir da dran. Hey, are you getting it, please? Praise the Lord. With Christ. With Christ. Mit Christus. In Christ. In Christus. Through Christ. Durch Christus. For Christ. Für Christus. Is everything. Ist alles. Amen. If everything is in Christ. With Christ, Christus, for Christ. Christus. Everything must be Christ, Christ, alles Christ. Christus, Christus, Christus sein. Remember, he put us on. Erinnert euch, hat uns angezogen. We are his body. Wir sind sein Körper. Is somebody getting it? The Bible called us, he said, our body is the temple of the Holy Spirit, the temple unser of God. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, ist sein Besitz. Are you getting it? Mm-hmm. Just like Jesus was here on earth. Genauso wie Jesus hier auf Erden hat. Jesus put on Christ. Jesus hat Christus angezogen. With Jesus, Christ needed Jesus to be here on earth. Christus brauchte Jesus, um hier auf Erden zu sein. So also Christ need you and me to be here on earth. Genauso braucht auch Christus uns hier he auf Erden. He need our body. Er braucht unseren Körper. Is somebody getting it? So also is Satan. Genauso ist auch der Satan. Satan need your body to be here. Der Satan braucht deinen Körper auch. Satan is a spirit. Denn Satan ist Geist. Without a body, he can do nothing here on earth. Ohne einen Körper kann er nichts hier auf Erden ausrichten. For him to steal, kill and destroy. Dass er töten, stehlen und zerstören he kann. He need a body. Dafür braucht er einen Körper. Praise the Lord. Halleluja. The return of the kingdom of heaven. Die Rückkehr des Königreiches. He brought the kingdom of heaven. Er hat back das Königreich zurück zu uns gebracht. Right, Jesus brought back the kingdom of heaven. Christus Jesus brachte uns das Königreich that Adam zurück, lost. Das Adam verloren hat. Back to us. Zurück zu uns. Praise the Lord. Halleluja. And that's why I wish you always thank Jesus. Deswegen sollen wir Jesus immer danken. Thank Christ Jesus. Danken for the return of the kingdom of heaven. Für die Rückkehr seines Königreiches. The only true God. love family. einzig wahrhafte Gott liebt Familie From the von beginning, Anfang an. the only true God, Der einzig wahrhafte idea Gott. of colonization, seine Idee der Kolonisierung, was a father and a son relationship, basierte auf Vater und Sohn Beziehung and fellowship, und Gemeinschaft, and not a master and a son and a servant relationship, und nicht die Beziehung eines Meisters und eines Knechts, and not even a God and a son relationship, und nicht ein Gott und ein Sohn. Praise the Lord. There is a difference between a God and a son relationship. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gott und einem Sohn Beziehung. Let me put it this way. A God and a son relationship ein Gott und ein Sohn is different from the father and the son relationship. Anders als die Vater und die Sohn Beziehung. Is somebody getting it? A God, ein Gott, a God and a son relationship. Und eine Sohn-Beziehung. Remember, Satan have his own sons. Der Satan hat seine eigenen Söhne. Remember John 8. In Johannes 8 lesen wir das. Call their father the devil. Er nennt, if you remember that. Ihrem Vater den Teufel. Is somebody getting it? Satan also have his own sons. Satan hat auch seine eigenen Söhne. Praise the Lord. Amen. Amen. The kingdom of heaven is the father and the son relationship. Das Königreich des Himmels ist die Vater und die Sohn. And not a father and a son relationship. Irgendeine Sohn und irgendeine Vater. Again, Luke 3, verse 38. The Bible called Adam a son of God. In Lukas 3, 38 nennt die Bibel a son Adam of God. Einen Sohn Gottes. But today we are not a son of God. Aber heute sind wir nicht ein Sohn Gottes. We are the son of God. Wir sind der Sohn Gottes. Is somebody getting it? Amen. Amen. Christ never give us what it is not himself. Christus gibt uns nichts, was nicht er selbst ist. He is the son of God. Er ist der Sohn Gottes. Is somebody getting it? The only the son of God. Der einzige der Sohn Gottes. And he's still the only the son of God. Immer noch der einzige Sohn Gottes. No matter how many we are. Egal wie viele wir sind. We are the sons of God. Wir sind die Söhne Gottes. And not a son of God. Und nicht ein Sohn Gottes. Because he is one. Weil er eins ist. Is somebody getting it? He remains one forever. Er bleibt eins für immer. Praise the Lord. Halleluja. The generation of Jesus Generation did not continue with Cain. Hat nicht mit Cain weitergemacht. Are you getting Cain? With Cain and Abel. Cain und Abel. Is somebody getting it? The generation of Jesus Christ did not continue with Cain. Die Generation von Cain und Abel hat nicht mit hat nicht nee die Generation hat von Jesus hat nicht mit Cain und Abel weitergemacht. It continue with Seth. Es fing an mit Seth. We quickly go into it. Are you getting it? Amen. It started with Adam. Es fing an mit Adam. But did not continue with Cain. Er hat nicht mit Cain angefangen. Is somebody getting it, please? Abel did not have any child before he was killed by Cain. Abel hatte keinen Sohn, bevor er von Cain getötet wurde. Is somebody getting it? Amen. Cain later had his own children. Cain hatte seine eigenen Kinder. If we go to Genesis 4, let's go to Genesis 4. 1. Mose 4 gehen. Praise the Lord. Genesis 4. There's something the Lord wants us to understand here. Genesis 4. Ich möchte, dass wir hier etwas Bestimmtes verstehen. 1. Mose 4. From verse 17. 17. Praise the Lord. Hallelujah. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch, and builded a city. You can see, if you just read here up to 24, you will see the generation of Cain, his children and his grandchildren, children. Wenn wir bis 24 lesen, sehen wir hier die Generation von Cain und seinen Kindeskindern. Amen. Amen. You know everything there. The Lord stopped things with Cain. It stopped there. Bei Cain hat der Herr aufgehört. Are you getting it? Then Adam gave birth. Adam and Eve gave birth again. Adam und Eva haben dann wieder Look at it from verse 25, because of time. 25. And Adam knew his wife again, and she bore a son, and called his name Seth. Is somebody getting it? Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Amen. For God said, had appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. You see there. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Cain ihn umgebracht hat. Verse 26. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. If you go to Luke, let's go to Luke again. Luke 3, please. Luke 3. And see what is here. The same is there. Luke 3. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 3. Are we there, please? Mm-hmm. If you here talks about the generation of Jesus, I hope you have it. Von Jesus, are you getting it, please? Uh-huh. If we read verse 37 and 38. Lukas 3, Vers 37 und 38. He said, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Malele, which was the son of Canaan. Verse 38. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. I hope you understand something there. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Genesis 4, if you go there again. Wenn wir zu 1. Mose 4 gehen. If you see the life of Cain and his children, they were comparing their sin to their sin. Wenn wir das Leben von his children's children, von Cain ansehen, seine Kindeskinder haben Sünde mit Sünde verglichen. Please, you can have it as your homework, please. Amen. That of, you know, that is Genesis 4, Erste from verse 17 to 24. 17 bis 24, lest das bitte als Hausaufgabe. Amen. You see, his children were comparing their evil with their father's evil. Seine Kinder haben ihr Böses mit dem Böses ihres Vaters verglichen. Amen. And everything, you know, the Lord ended everything with Cain there. Und der Herr hat dann alles and it everything with Cain ended there. And he now started with Seth. Und hat dann mit Seth weitergemacht. From verse 25. 25. Are you getting it? Mm. Amen. Praise the Lord. Then in Genesis 5, from 1 to 9. The generation of Jesus. Amen. In Genesis 5. In 1. Mose 5, die Generation von Jesus sehen wir. The continuation of Adam. Are you getting it? Naturally, physically. Ja, natürliche naturally. Von Adam. He said, this is the book of the generation of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Verse 2. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. He called Adam and Eve Adam. Had Adam und Eva Adam. Everybody Adam, just one name. In 1. Mose 5, Vers 2 lesen wir das. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is Adam that gave Eve to Eve. Es ist and Adam, not God. Der, Eva nannte. Mm-hmm. And that's why this will help you to know that it's all about Christ or Satan. Deswegen, before God. Hilft before uns the only true God. dass es vor dem wahrhaftigen Gott nur um Christus oder den Satan geht. Are you getting it? He has nothing to do with your name. You ask um deinen Namen. Are you getting it? You have everything to do with, are you Christ or are you Satan? Bist du Christus oder bist du der Satan? Are you getting it? From verse 3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and called his name Seth. Verse 4. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years. And he got sons and daughters. Amen. Then verse 5. And all the days of Adam lived were 930 years. And he died. And Seth lived 105 years and begot Enos. Remember the Enos in Luke 3 verse 38. Remember there. Are you getting it? Erinnert euch an Enos in Lukas 3, 38, was wir gerade eben gelesen haben. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7. And Seth lived after he begot Enos 807 years and begot sons and daughters. And all the days of Seth were 912 years. And he died. And Enos lived 90 years and begot Canaan. You can see it. From Seth, everything started again. Von Seth hat dann alles wieder angefangen. Praise the Lord. Again in Luke 3, from verse 21. In Lukas 3, 21. Let's go there again, please. Praise the Lord. Hallelujah. Seth, you will see Seth, you will see Enos, you will see Cana, you will see Mahalalale. You can see them there. Are you getting it? Because of time, we live there. Amen? If you read the Bible, you will know how many times Jesus called the only true God his own Father. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, wie oft Jesus Christus den einzig wahrhaftigen Gott seinen Vater genannt hat. It was for him, it was always a father and a son relationship. Es war für ihn immer eine Vater-Sohn-Beziehung. Remember, he came to show us, to reveal to us how to live the life of the kingdom of heaven here on earth. Er kam, um uns zu zeigen, wie wir das Leben vom Königreich hier auf Erden weiterführen. The life of the kingdom of heaven is a father and a son relationship. Das Leben vom Königreich des Himmels ist eine Vater-Sohn-Beziehung. You must know that you are a son of God. Du musst wissen, dass du ein Sohn Gottes bist. And you must believe it and let it be this, that it is all about heaven. Und du musst es glauben, dass es nur um den Himmel geht. And it is all about you are a son of God. Dass dir nur darum geht, ein Sohn Gottes zu sein. Things never happen to you because you are Grace, you are Mercy, you are Jennifer, you are. It's happened to you because you are a son of God. Dinge passieren dir nicht, weil du keine Ahnung, Johanna, Tim oder somebody bist, getting sondern it. Weil du ein Sohn Gottes bist. Things never come to you because you are. That if any man be in Christ, is a new creation. Dinge kommen auf dich, weil du Christus bist. Weil wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Person. Alles ist neu geworden. Are you getting it? Things never come to you because of the old. Dinge kommen nicht auf dich zu wegen dem Because Alten. You are no longer of the old. Weil du bist nicht mehr das Alte. You belong to Christ. Du gehörst zu Jesus Christus. Things come to you. Whatever come to you, come to Christ. Komm zu Christus. You must know it and be aware of das it. Musst du wissen, das musst du and you must sein. Be used to it. Und dann musst du dich that gewinnen. Is the life of the kingdom of heaven. Das ist das Leben vom if people hate you, they don't hate you because you are black or white or you is because you are a son of God. Is somebody getting it? We don't fight to be, we are not after Black Lives Matter. We are after Christ Life Matters. Wir sind nicht hinter dem Leben von Schwarzen oder Weißen her, sondern hinter dem Leben von Jesus Christus. Das there is no black spirit, there is no white spirit. Denn es gibt keinen weißen Geist oder schwarzen Geist. Spirit is spirit. Geist ist Geist. Praise the Lord. Halleluja. You know, I love the word of Christ Jesus so much. Ich liebe das Wort von Jesus Christus. He said, time is coming. Es kommt eine Zeit. And the time has come. Und sie ist jetzt da. In John 4. Johannes 4. We are no one worship God in flesh. Wo niemand mehr Gott im Fleisch dienen wird. It's no longer about your country. Es geht nicht mehr um dein Land. As you are an Israel or whatever. Ob du Israelite bist. It's no longer you are male or female. Ob du Mann oder Frau bist. It's not about Christ. Es geht allein um Jesus Christus. That's Galatians 3. Das lesen wir in Galater 3. Amen. That it is Christ alone. Dass es um Christus alleine geht. We are one in Christ alone. Dass wir eins in Christus Jesus allein sind. Praise the Lord. Halleluja. That is the Spirit. Das ist der Geist. That is the Spirit. Das ist der Geist. We have no heart to live in the spiritual so word of Christ Jesus. Welt von Jesus Christus. It's through the word of Christ Jesus. Durch das Wort von Jesus Christus. It's through the message of Christ Jesus. Durch die Botschaft von Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Again, if you read the Bible, mit der Bibel lesen, you will see how many times sehen wir, wie oft Jesus called the only true God his Father. Jesus den einzig wahrhaftigen Gott. Trying to help us to understand. Indem und das hat er getan, um uns zu helfen, zu verstehen. That the kingdom of heaven das Königreich is a family affair. Eine Familiensache. It's a family, it's a father and a son relationship. No one can have relationship with Christ for you. Niemand kann Beziehung mit Jesus Christus für dich haben. Praise the Lord. Halleluja. That's why I said, carry your cross daily and follow me. Du dein Kreuz auf dich und folge mir nach. That's why I said you choose. Du musst wählen. You choose. Du musst wählen. No one can choose for you. Für dich wählen. Amen. Amen. There are so many. The places he called the only true God his own Father. Sehr viele Stellen gibt es, wo er den einzig wahrhaftigen Gott als seinen Vater. For the religious people today, it is all about God. And not the Father of the Lord Jesus. Den religiösen Menschen geht es um Gott, aber nicht um den Vater, aber nicht um Jesus Christus. Amen. It is for them. It's all about God, God, God. Ihnen geht es um Gott, Gott, that Gott. You call God does not mean you are calling the only true God. Dass du Gott rufst, heißt nicht, dass du den einzigen wahrhaftigen Gott Satan rufst. Is also called God. Und der Satan wird auch Gott genannt. Praise the Lord. Halleluja. Even the Bible called people God. Selbst die Bibel nennt Menschen Götter. Are you getting it? Adam, we read that Adam was a son of God. Adam war ein Sohn Gottes. Is somebody getting it? Amen. Colossians 1. Please quickly go there. Colossians 1. Colossians 1. Who will help us to read? Colossians 1, 3. Colossians 1, verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1, 3. Colossians 1, verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. He said, who will help us to read, please? Den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, in dem wir allzeit für euch beten. Praise the Lord. Hallelujah. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. To God and the Father. Giving thanks to God and the Father, which is the God that is the Father of our Lord Jesus Christ. Is somebody getting it? Thanks to God. We tell the Father of our Lord Jesus Christ. You are giving thanks to Satan. Ohne Herrn Jesus Christus, des Vater unseres Herrn Jesus Christus, gibst du dem Satan Dank und nicht dem einzig wahrhaftigen Gott Dank. If you are giving thanks to God, wenn du Gott Danke sagst, and not the Father of our Lord Jesus Christ, aber nicht dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, you are giving thanks to Satan. Gibst du Danksagung dem Satan. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Can see religion today is all about God, God, God. Ihr seht Religion, da geht's nur um immer wieder um Gott, um Gott. Any God outside Christ Jesus. Aber jeder Gott außerhalb von Jesus Christus ist Satan. Amen. Amen. You are giving thanks to Satan. Du gibst Danksagung dem Satan. The only true God. Der einzige wahre Gott. Is the Father of our Lord Jesus Christ. Ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. People mention God. They say God. They talk about God. Leute, they call God. Sprechen über Gott, reden über Gott, sehen. You can watch them everywhere. Überall sehen wir das. Are you getting it? In movies, you watch them. Are you getting it? Mm. You know, the saints, the saints should be very careful. Aber die Heiligen, wir müssen aufpassen. We must know the truth. Wir müssen die Wahrheit kennen. There is only true Christ Jesus. Das nur durch Christus Jesus. There is the only true God. Gibt es den einzig wahrhaftigen Gott? Without Christ Jesus. Ohne Christus Jesus. There is no other true God. Gibt es keinen anderen wahrhaftigen Gott? They are all Satan. Das ist alles Satan. Amen. Amen. If you remember John 14, verse 6. Wenn Johannes Johannes 14, Vers 6. I am the way, the truth, and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. He did not say, I am a way, but the way. Er sagt nicht ein Weg, sondern der Weg. Without me, you cannot come to the true Father. Jesus Christus sagt, John, ohne mich könnt ihr nicht zum einzigen wahrhaftigen Vater kommen. Please go to John 14. Johannes Everything 14, they are in the Bible. Johannes 14. People are afraid to preach it. All das steht in der Bibel, aber Menschen haben Angst, das zu We have to preach the truth. Aber wir müssen die Wahrheit predigen. Because the truth is our freedom. Denn die Wahrheit ist unsere Freiheit. John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. You know, when people are doing good things and they are calling upon God. Wenn Leute Gutes tun, vermeintlich Gutes tun und den Herrn rufen. What they call good things. Was sie gut nennen. You know, they are calling upon God. Sie rufen den Herrn. It is as if they are calling upon the only true God. Also sie rufen Gott und es scheint so, als ob sie den wahrhaftigen Gott meinen. But they are not calling upon the only true God. Aber sie meinen nicht den wahrhaftigen Gott. They are calling upon Satan. Sie meinen Satan. It is only through Christ Jesus. Nur durch Christus Jesus. Alone. Allein. That is how you can find the only true God. Nur so können wir den einzig wahrhaftigen Gott finden. He did not say, I am a way. Er sagt nicht, er ist ein Weg. He said, I am the way. Ich bin der Weg. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus came to reveal. Jesus kam, um uns zu offenbaren. To preach. Zu predigen. To teach us. Zu lehren. His Father. Sein Vater. And not just God. Und nicht nur Gott. Is somebody getting it? Not just God, but nicht his nur Father. Gott, sondern sein Vater. Everything is his Father. Alles ist sein Vater. Praise the Lord. Hallelujah. And anytime you are doing anything, have him in your heart that it is his Father. Und immer wenn du etwas tust, sei dir bewusst, dass es dein Vater ist. His Father is God. Sein Vater ist Gott. He is the God. Er ist der Gott. But the only true God. Aber der einzige wahrhaftige Gott. Is somebody getting it? His Father. He is the God. Sein Vater ist der and Gott. Not a God. Und nicht ein Gott. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. If you allow the Holy Spirit to reveal the Bible to you. Wenn du zulässt, dass der Heilige Geist dir die Bibel offenbart. You will see how many times. Wirst du sehen, wie oft. Jesus talked about his Father. Jesus über seinen Vater gesprochen. And not just God. Und nicht nur Gott. Amen. Amen. All the time. Immer wieder. It was all about his Father. Ging es immer um seinen Vater. We can only go through some now because of time. Du kannst jetzt nur einige Go to Matthew 10, please. Matthäus 10. Matthew 10. Praise the Lord. Hallelujah. A father and a son relationship. Vater und Sohn Beziehung. You must know that is the relationship you have today. Wir müssen wissen, dass das die Beziehung ist, die wir heute haben. Are you getting it, please? Matthew 10. Matthäus 10. That is the only relationship in the kingdom of heaven. Das ist die einzige Beziehung im Königreich des Himmels. Verse 32 and verse 33 of Matthew 10. Matthäus 10, 32 und 33. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father, which is in heaven. My Father, my Father, my Father. Mm. Go to Matthew 11, please. Matthäus 10, 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. 33. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Es geht ihm immer um seinen Vater. Matthew 11, please. Matthäus 11. From verse 25 to 27. 25 bis 27. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven. It's a father and a son relationship. Seine Vater und Sohn Beziehung. I love it so much. Anytime I'm reading it, I'm so happy. The joy is overflow. It's a relationship between a father and a son. Habe ich Freude, dass wir eine Beziehung haben können, eine Vater-Sohn-Beziehung haben können. A father that knows how to take care of his children. Ein Vater, der weiß, wie er auf seine Familie. A father that loves his children so much. Ein Vater, der seine Familie wahrhaftig liebt. That said, I will live with you forever. Der sagt, ich werde für immer bei euch leben. And not for some time. Und nicht für einige Zeit. Praise the Lord. Halleluja. The only father that is forever. Der einzige Vater, der für immer ist. Is Christ Jesus. Jesus Christus. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent and hast revealed them unto babes. Verse 26. Even so, Father, even so, Father, Father, Father, Father. Okay, Father, Father, Father. He's not here, remember, no. That he came to reveal, to teach, and to help us to know how to live the life of the kingdom of heaven. Er kam uns zu offenbaren, zu zeigen, wie wir das Leben des Königreiches führen hier auf Erden. How to be rooted in Christ Jesus. Wie wir verwurzelt sind in Jesus Christus. Amen. Amen. It's not by prayer. Nicht durch Gebet. Remind yourself of your Father. Sondern your heavenly Father. Erinnern an unseren Vater. As Christ Jesus. Vater, Jesus Christus. Amen. Amen. Even so, Father. For so it seems good in your sight. Verse 27. All things are delivered unto me of my Father. Praise the Lord. Amen. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, even the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. It's only the sons that can know the Father. Nur die Söhne können den Vater. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. And that is why until you are a son, you can never know Christ. Wenn du ein Sohn bist, kannst du Christus erkennen. Be aware you are a son. Sei dir bewusst, dass du ein Sohn know bist. Know that you are a son. Wisse, dass du ein Sohn Remind bist. Yourself that you are a son. Erinnere dich daran, dass du ein Sohn bist. Are you getting it? Remind yourself that you are not a servant, but a son. Dass du kein Knecht bist, sondern ein Sohn. Praise the Lord. Halleluja. A son and a servant is just a visitor. Ein Knecht ist einfach ein Besucher. As far as servant is, does not live in the house forever. Ein Knecht lebt nicht für immer im Haus. It's only the son that live in the house Aber forever. Aber der Sohn lebt für immer im Haus. That's John 8. Das lesen wir in Johannes 8. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you also go to Matthew 12, Matthew how many 12? Can we even read? Matthew 12, from Matthew verse 46. 46. While he yet talked to the people, from verse 46, please. Behold his mother and his brethren, the family that the world knows. Are you getting die Familie, it? Die Familie, die Welt kennt. Those the world we call your family. Die diese Welt Familie nennen. The heaven never called them your family. Aber der Himmel nennt sie nicht deine Familie. Is somebody getting it? Those that used to be your family. Die deine Familie waren. Until you say, until you now said yes to Christ Jesus. Bis du dein Ja zu Jesus gesagt hast. While he yet talked to the people, behold his mother and his brethren stood without desiring to speak with him. Then one said unto him, verse 47, behold your mother and your brethren stand without desiring to speak with thee. Verse 48. Matthäus 12, Vers 48. Verse 48, please. But he answered and said unto him, that told him, "Who is my mother? Who are my brethren? Who are my family?" That's my familia. I love you so much. I love you so much. Anytime I read you. That's my familia. Praise the Lord. Hallelujah. It is a revelation to love here. Es ist eine Offenbarung, diese Stelle wirklich zu lieben. Are you getting it? It's a revelation to love here, what Christ loves. Es ist eine Offenbarung, diese Stelle zu lieben und nicht zu hassen. Are you getting it? There was no fear of the flesh. Keine Angst vor dem Fleisch. No fear of whatever people will say. Keine Angst vor dem, was Menschen sagen. How they are going to take it. Wie sie es annehmen. How they are going to feel. Wie sie fühlen werden. Are you getting it? No fear of the pity of this world. Keine Furcht vor dem Mitleid dieser Welt. Verse 49. 49. And he stretched forth his hand towards his disciples and said, "Behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my father, it is about my family." Es geht wieder um meine Familie, es geht um seinen Vater. "Which is in heaven, the same is my brother, my sister, and my mother." Praise the Lord. Halleluja. Amen. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Praise the Lord. Halleluja. He called you his own mother. Er nennt dich seine Mutter. He called us his own mother. Er nennt He called Mutter. Us his own family. Er nennt uns seine Familie. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 18. Matthäus 18. From 18 to 20. Quickly go there. 18 bis 20. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 18. From 18 to 20. "Verily I say unto you, whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven." Amen. Praise the Lord. Halleluja. You have power and authority Wir over Kraft heaven. Und Autorität über den Himmel. You don't know, you know, you don't only have power and authority here on earth. Wir haben nicht nur Kraft und but heaven reacts to you. Sondern der Himmel reagiert auf uns. Is somebody getting it? Amen. Mm. "Verily I say unto you, whatsoever you bind, you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall lose on earth shall be loosed in heaven." "Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven." My Father is the doer. Mein Vater ist der Macher. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Heaven is the doer. Der Himmel ist der Macher. Heaven reacts to us. Der Himmel reagiert auf heaven uns. Heaven hears our voice. Der Himmel hört unsere Stimme. And heaven moves. Der Himmel bewegt Amen. Sich. Heaven waits for your voice to be heard. Der Himmel wartet auf deine Stimme. Once heaven hears your voice. Wenn der Himmel deine Stimme hört. Heaven reacts to your voice. Reagiert der Himmel auf deine Stimme. Is somebody getting it? Verse 20, please. Verse 20. "For where two or three are gathered together in my name, and not in another name, in my name." Sondern nur in meinem. Amen. And that's why it's so important we always gather in his name. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer im Namen von Jesus Christus versammeln. Learn to gather in his name alone. Lerne, dich allein im Namen von Jesus Christus zu versammeln. No 100 people, but two or three. Praise the Lord. Zwei oder drei. Sein Name ist der Unterschied. No wonder I did not tell me to go and gather 1 million people. Kein Wunder, dass er nicht gesagt hat, ich soll Millionen Menschen zusammenbringen. So go and preach my gospel. Sondern ich soll dein Evangelium verkündigen. "For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Once you gather in his name, he's right there. Wenn du dich in seinem Namen versammelst, ist er da. Please remember that always. Erinnere dich bitte immer wieder. That anytime you gather, Christ is there. Wenn du dich versammelt, ist Christus da. Are you getting it? No matter the situation. Egal was die Situation No matter ist. What is happening. Egal was passiert. No matter the news that just came. Egal was die No matter die what tune, are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Be aware that he's there. Sei dir bewusst, dass er da ist. He also talks about his father. Er spricht auch über seinen Vater. Again, he said here that heaven respond to us. Er hat gesagt, dass der Himmel auf uns reagiert. We are the only people that heaven respond to. Wir sind die einzigen, auf die der Himmel reagiert. Is somebody getting it? We are the only people that heaven respond to. Wir sind die einzigen Leute, die auf die der Himmel reagiert. Only the sons of God. Nur die Söhne Gottes. Only Christ's family. Nur die Familie von Christus. Heaven respond to. Der Himmel reagiert darauf. Are you getting it? Heaven does not respond to you because you are a Christian. Der Himmel reagiert nicht auf dich, weil du ein Christ bist. But because you are a son of God. Sondern weil du ein Sohn Gottes bist. Is somebody getting it? Heaven does not respond to you because you are a Christian. Der Himmel reagiert nicht auf dich, weil du ein Christ bist. But because you belong to the kingdom of heaven. Sondern weil du zum Königreich des Himmels gehörst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are the only people. Wir sind die einzigen Leute. That heaven respond to. Auf die der Himmel reagiert. Because heaven must respond to Christ Jesus. Weil der Himmel auf Jesus Christus reagiert. Because heaven belongs to him. Weil der Himmel ihm gehört. Because heaven is he. Weil der Himmel er ist. Is somebody getting it? Heaven is he. Der Himmel ist er. Go to John 6, please. Johannes 6. Verse 38. John 6, verse 38. Johannes 6, 38. Praise the Lord. Ja. John 6, verse 38. Johannes 6, Vers 38. He said, for I came down from heaven. Praise the Lord. Halleluja. I came down from heaven. Not to do my own will. Are we able to say this today? Does it belong to you and me today that we are from heaven? We are in heaven. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Können wir das von uns behaupten heute? He came to show us, to reveal to us how to live heavenly life. Hat uns offenbart, wie wir ein himmlisches Leben führen. So be aware that you are from heaven. Uns bewusst sein, dass wir vom Himmel so be aware you are, you live in heaven. Dass wir im Himmel leben. He said, for I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. It's so interesting. It is him alone. Sondern er alleine. Praise the Lord. Halleluja. It is him alone. Er allein. That is from heaven. Er allein ist aus dem Himmel. Yeah, is somebody getting it? Mm-hmm. It is him alone, Christ allein, alone that Christus is from heaven. Ist aus dem Himmel. And that is why if you are Christ, you must believe you are from heaven. Wenn wir Christus sind, müssen wir glauben, dass wir aus dem Himmel sind. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Though he is God. Auch wenn er Gott ist. He did not come without his father. Ist er nicht ohne seinen Vater gekommen? Is somebody getting it? He said, I came here because he sent me. Ich bin hier though gekommen, he is God. Weil er mich gesandt hat, auch wenn er Gott ist. Are you getting it? Remember, he is the son of God. Er ist der Sohn Gottes. His father is God the Father. Sein Vater ist Gott der Vater. He is God the Son. Er ist Gott der Sohn. Though he is God. Auch wenn er Gott ist. He did not come down without his father. Ist er nicht runtergekommen ohne seinen Vater? Just like you and me. Genauso wie du und ich. Though we are Christ. Auch wenn wir Christus sind. We are not Christ without him. Sind wir nicht Christus ohne ihn? Amen. Is somebody good? Yes. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew. Oh, thank you, Jesus. Matthew 20. Matthäus 20. Go to Matthew 20. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 20. Matthäus 20. From verse 20. Matthäus 20, Vers 20. Praise the Lord. Halleluja. Are we there, please? I don't know. Can she read? Help us to read verse 20. Kannst du Vers 20 für uns lesen? Ja, ich hab's ja noch gut. Kein Problem. Ja, Da trat die Mutter, der Söhne des Zebedeus, mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Praise the Lord. Das war's, danke. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Here is very important. The Lord has been telling me to tell her to read. Amen. Praise the Lord. They came to him, this mother of Zebedee's children, with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. Verse 21. And he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant that this my two sons may sit the one on the right hand and the other on the left in the kingdom. Verse 22. But Jesus answered and said, you know not what you ask. Are you able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, yes, are able. Verse 23. And he said unto them, ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on the right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. I hope you get something here. Jesus is saying the same, you know, remember who Jesus is. If you go to John 14. Johannes 14. Put something here and go to John 14. Johannes 14. We are coming back here, please. John 14. Johannes 14. Hmm.